Bekenntnis aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Bekenntnis. In mich hineingeliebt hast du das Leben, du hauchtest dein Gedicht in mich, und mein Gesicht will immer sich zu dir erheben, wenn deine Gottheit spricht, ich will mich sehn. Lass Gnade dann durch meine Seele wehn, es werde Licht, dann will ich Stille halten, wie ein Spiegel, o, sieh hinein, dein göttlich Bild, o unverletztes Siegel, dein heimlich Tor, den unbekannten Riegel, kennst du, o Gott, nur du allein. Ende von Bekenntnis.